aber hört, dass ich der größte Haufen zu anderen Göttern kehrt, ihr älteste Götze eigner Lust, beherrscht der Menschen Brust, die Weisen brüten Torheit aus, und Belial sitzt wohl in Gottes Haus, weil auch die Christen selbst